Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 848 an Schiller. Ich werde mich wohl bald entschließen, meinen hiesigen Aufenthalt abzubrechen und wieder zu Ihnen zu kommen. Da freue ich mich denn auf unsere Abende, umso mehr, als wir manches Neue einander werden zu kommunizieren haben. Wenn die dabei interessierte Gesellschaft das Abenteuer vom 5. Hoc Mense einigermaßen verschmerzt hat, so wollen wir bald wieder ein Picknick geben und die neuen Lieder, die ich mitbringe, versuchen. Haben Sie denn die ihrigen etwa Zeltern mitgegeben, da die körnerischen Kompositionen nicht greifen wollten? Ich wünsche Ihnen einen recht guten Humor und eine recht derbe Faust, wenn Sie auf die irenische Einladung antworten. Es wäre recht schön, wenn Ihnen eine Epistel glückte, die auf alle das Packzeug passte, dem ich immer größern Hass widme und gelobe. Ich freue mich zu hören, dass Sie Ihre Johanna auch für uns der theatralischen Möglichkeit nähern wollen. Überhaupt müssen wir, da wir mit dieser Vorstellung so lange gezaudert, uns durch irgendetwas auszuzeichnen suchen. Mit der Iphigenie ist mir unmöglich, etwas anzufangen, wenn Sie nicht die Unternehmung wagen, die paar zweideutigen Verse korrigieren und das Einstudieren dirigieren wollen, so glaube ich nicht, dass es gehen wird, und doch wäre es in der jetzigen Lage recht gut, und sie würde dann vielleicht für andere Theater verlangt, wie es ja schon mit dem Nathan gegangen ist. Radamist und Zenobia ist bei näherer Betrachtung ein sehr merkwürdiges Stück, der höchste Gipfel einer manierierten Kunst, wogegen die voltairischen Stücke als reine Natur erscheinen. Das, was an diesem Stücke imponiert, ist wahrscheinlich die keinische Lage des Helden und der unstete Charakter, der an das Schicksal jenes ersten Brudermörders erinnert. Es übrigens aufs deutsche Theater zu heben, sehe ich noch keine Handhabe. Zu der Bekanntschaft des heiligen Bernhards gratuliere ich. Wir wollen sehen, Specialiora von ihm zu erfahren. Unsere hiesigen theologischen Freunde sind in üblen Umständen. Griesbach leidet an seinen Füßen und Paulus mit seiner Frau. Sie ist sehr übel dran, so dass ich für ihre Existenz fürchte, und die Natur kann nun wieder eine Weile operieren, bis sie ein so neckisches Wesen zum zweiten Male zusammenbringt. Zelter hat sehr lebhafte Eindrücke zurückgelassen, man hört überall seine Melodien, und wir haben ihm zu danken, dass unsere Lieder und Balladen durch ihn von den Toten erweckt worden. Das Bibliothekswesen klärt sich auf, Bretter und Balken schwimmen die Saale hinunter zu dem neuen Musentempel in Lauchstädt. Lassen Sie doch auch dieses unser Unternehmen auf sich wirken und tun Sie für Ihre Eltern Sachen, was Sie können. Zwar weiß ich wohl, wie schwer es hält, doch müssen Sie nach und nach durch Nachdenken und Übung dem dramatischen Metier so viel Handgriffe abgewinnen, dass Genie und reine poetische Stimmung nicht gerade zu jeder Operation nötig sind. Sonst habe ich einiges gelesen und getrieben. Sehr merkwürdig war mir ein Blick in das Original von Brauns medizinischen Elementen. Es sieht einem daraus ein ganz trefflicher Geist entgegen, der sich Worte, Ausdrücke, Wendungen schafft und sich deren mit bescheidener Konsequenz bedient, um seine Überzeugungen darzustellen. Man spürt nichts von dem heftigen terminologischen Schlendrian seiner Nachfolger. Übrigens ist das Büchlein im Zusammenhange schwer zu verstehen, und ich habe es deswegen beiseite gelegt, weil ich weder die gehörige Zeit noch Aufmerksamkeit darauf wenden kann. Seitdem ich dieses diktiert, habe ich mich entschlossen, Dienstag nach Weimar zu gehen, da Sie denn zum Voraus auf den Abend schönstens eingeladen sind. Wollten Sie sich erkundigen, ob die Freunde Mittwochabends bei mir zusammenkommen wollen und in jedem Falle das Ja oder Nein in mein Haus wissen lassen? Da ich nun sobald das Vergnügen hoffe, Sie zu sehen, füge ich nichts weiter hinzu. Jena, am 19. März 1802. G.